brauchst, glaub ich, eine Auszeit. Du wirkst nämlich ganz schön angespannt. Ich weiß, dass du keine Ratschläge von mir annimmst. Doch denk mal drüber nach. Hinterher ist es zu spät. Viel zu spät. Hinterher ist es zu spät. Viel zu spät. Gönn dir nur eine Weile. Gönn dir nur eine Weile. Karibik, dort ist es schön. Ich hab keine Ahnung davon, aber es könnte gehen. Das ist nur eine Idee von mir, aber bitte glaube mir. Du siehst so aus, du könntest es gebrauchen. Bitte nimm es nicht persönlich. Bitte nimm es nicht persönlich. Bitte nimm es nicht persönlich, aber gönn dir nur eine Weile. Gönn dir nur eine Weile. Erklären, du baust jetzt ab. Lass es mich erklären, lass es mich erklären. Du brauchst deine Auszeit. Komm mal raus. Komm mal raus aus deinem Trott. Komm mal raus. Komm mal raus aus deinem Trott. Komm, gönn dir nur eine Weile. Gönn dir nur eine Weile. Gönn dir nur eine Weile.